Die Erkennungsworte endlich, die nahezu sämtlich aus dem Hebräischen stammen, sind entweder dauernder Natur oder Passworte mit bloß zeitlicher Geltung. Solche Passworte wurden schon 1746 eingeführt und galten für ein ganzes oder halbes Jahr. Die Semestralerkennungsworte werden vom Großmeister persönlich der Bruderkette ins Ohr geflüstert. Da sie aber nicht in allen Lehrarten oder Systemen gleich waren, führten sie zu zahllosen Verwirrungen und Missverständnissen. Für den Profanen, der nicht etwa wissenschaftliche Zwecke verfolgt, ist es vollkommen gleichgültig, wie diese Erkennungsworte heißen und welcher Sinn ihnen beigemessen wird. Er braucht auch weder das neue noch das alte MW zu kennen, ihm kann es gleichgültig sein, was sich hinter MB bzw. J verbirgt. Bemerkenswert hingegen ist das große Not- und Hilfszeichen, das von Freimaurern im Zustande der Lebensgefahr gegeben wird. Es gehört eigentlich in den Meistergrad, wird aber seiner praktischen Bedeutung wegen schon den Lehrlingen mitgeteilt. In freimaurerischen Zeitschriften werden gelegentlich rührende Geschichten erzählt, wie so mancher Freimaurer sein Leben nur der Anwendung dieses Not- und Hilfszeichens zu verdanken habe, wie insbesondere im Kriege feindliche Brüder, nachdem sie sich erkannt hatten, in dem Gegner nicht mehr den Feind, sondern nur noch den Bruder sahen. Über einen derartigen Fall berichtet zum Beispiel die freimaurerische Zeitung Glob in Band 2, Seite 496 folgendes: Man sah auf den Schlachtfeldern Kämpfende sich ein Zeichen geben, die Waffen wegwerfen und sich küssen. Aus Feinden, die sie gewesen, wurden sie augenblicklich Freunde und Brüder, eingedenk der Eide, die sie geschworen hatten. Ein besonders klares Beispiel wurde auf dem maurerischen Kongress in Nancy im Mai 1896 vorgebracht. Ein französisches Schiff wurde im Jahre 1801 während des Krieges von einem englischen Schiffe stark beschossen und konnte sich mangels entsprechender Armierung nicht wehren. Die französische Besatzung, eine Halbbrigade, war trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit dem sicheren Untergange geweiht. Die französische Flagge wurde eingezogen, die englische Artillerie jedoch wütete weiter. Da stürzten sich die französischen Offiziere, die sämtlich das Licht erhalten hatten, auf den Vorderteil des Schiffes, setzten sich offen dem Feuer aus, gaben das freimaurerische Notzeichen und riefen um Hilfe. Und was die Menschlichkeit nicht zu erreichen vermochte, das bewirkte die Maurerei. Unter den englischen Offizieren befanden sich ebenfalls Maurer. Das Feuer wurde daraufhin sofort eingestellt und die Bedingungen der Übergabe vereinbart. Solche Fälle haben sich zu wiederholten Male zugetragen. Unterscheidet in Kriegszeiten weder Nation noch Uniform, seht nur den Bruder und gedenkt eurer Eide. Das ist die Lehre, die Bruder Bouly 1841 den Brudern neuerlich einschärfte. Eine Lehre, die auch im Kriege 1870-71 und sicher auch im Weltkriege wiederholt beherzigt wurde. Aber das Notzeichen darf auch in anderen Notfällen angewendet werden. Gibt ein Freimaurer in seiner Bedrängnis das Notzeichen, so müssen alle anwesenden Brüder zu seiner Hilfe herbeieilen. Auf Nicht-Freimaurer jedoch dehnen sich die brüderlichen Gefühle nicht aus. Ihre Menschlichkeit erstreckt sich nur auf alle diejenigen, welche die Füße in den rechten Winkel stellen. Mit Recht tadelt Bruder Henne am Rhön diese engherzige Auffassung und macht seiner inneren Empörung mit folgenden Worten Luft: Derjenige, der auf das Not- und Hilfszeichen hin helfend eingreift, würde also in demselben Falle nichts tun, wenn dieser kein Maurer wäre. Das heißt, unter Umständen einen Mensch ruhig zugrunde gehen lassen. Soll das irgendetwas mit Humanität zu tun haben? Steht der verächtlich behandelte Profane, der ohne Zeichen und Ausweis als Mensch hilft, nicht viel höher? Henne am Rhön hält das Not- und Hilfszeichen für eine Erfindung, die mit wahrer Menschlichkeit gar nichts zu tun hat, und verlangt daher die Abschaffung dieser Einrichtung. Sucht ein Freimaurer Annäherung, so stellt er, so wie beim Hilfszeichen, die Füße in den rechten Winkel, und kein Meister, und wäre er auch ein gekröntes Haupt, würde daraufhin eine Annäherung verweigern. Manch geheimnisvoller Vorfall, der sich anders nicht erklären lässt, namentlich auch in Begnadigungs- und Amnestiefragen, wird dadurch verständlich. Erkennungszeichen und Sinnbild sind für die Freimaurer auch die Zweige der Akazie. Die Akazie, eigentlich die Cassia, ist der den Freimaurern heilige Baum. Kleine Akazienzweige werden von den Brüdern auch als Abzeichen getragen. Das war beispielsweise der Fall, als am 4. Juni 1908 zahlreiche Brüder an der Überführung der Leiche des Romanschriftstellers Bruder Emil Zola in das Pantheon teilgenommen hatten. Auch an der Art des Anklopfens erkennen sich die Maurer, wobei die Meister anders klopfen als Lehrlinge und Gesellen. Auf die symbolische Bedeutung der drei oder neun Schläge, die wieder an die Hiramslegende anknüpfen, soll hier nicht näher eingegangen werden. Übrigens bestehen auch in dieser Hinsicht in den einzelnen Lehrarten große Verschiedenheiten. Die Freimaurer haben auch, zum Teil wenigstens, ihre eigene Zeitrechnung. Seit einem Beschlusse des Wilhelmsbader Kongresses von 1782 rechnen sie nämlich zu der Jahreszahl die Zahl 4000 hinzu, gegenwärtig schreiben sie also das Jahr 5919.